so stürmest mein Geschick. Was willst du damit sagen? Mein Schicksal zwinget mich, das Bündnis auszuschlagen, das du mir heut großmütig abgetragen, weil ich bereits gefesselt bin. Ist diese, die du liebst, von einem edlen Sinn, so nimmt sie wahrlich das Licht an, was deiner Wohlfahrt schaden kann. Sie muss zu meiner Pein und Herz und Groß und edelmütig sein, um meinem Glück im Wege nicht zu stehen, flehen sie vor mir. Und will mich nicht mehr sehen, allein, je eifriger sie trachtet mich zu flehen, je eifriger ist ihr zu folgen mein Bemühen. Wenn sie auch grausam ist, ja, sollte sie mich hassen, kann ich den Leben doch zu ihr nicht fahren lassen. Oh, der mir durch Herz und Seele dringt, der mir Verdruss, dir das Verderben bringt.